Labor für Entrepreneurship. Zu Gast heute Abend Hochschule Bochum, Frau Professor Küpers, Sandra Krause, Marc Klei. Wir reden darum, wie kann man zum Entrepreneurship ausbilden? Kann man überhaupt, vielleicht als Einstiegsfrage, es gibt ja die These, das ist eine Begabung, das ist einem angeboren, vor allem braucht man ein bisschen Rücksichtslosigkeit, Ellenbogen. Da gibt es eine ganze Menge von Vorstellungen. Wir wissen, dass die alle falsch sind. Was ist Ihre Erfahrung? Also wir teilen diese Einstellung, dass das falsch ist. Also man kann Entrepreneure ausbilden, aber es ist natürlich wichtig, dass man dann auch versucht, ein System zu entwickeln, um diese Entrepreneurship-Ausbildung auch tatsächlich systematisch zu betreiben. Und das ist unser Wunsch. Ja, systematisch betreiben. Mhm. Wie steigt man ein? Also viele Leute, wie wir eben sagten, glauben ja gar nicht, dass man selber gründen kann. Man braucht Kapital, selbst wenn man diese Rücksichtslosigkeit vielleicht nicht braucht, aber man braucht vor allem BWL. Da scheiden ja schon viele Menschen aus innerlich, weil sie sagen, ist nicht mein Ding. Kapital habe ich nicht, Patent habe ich auch nicht. BWL ist so langweilig, das ist so die herrschende Meinung. Ja. Und dann bleibt ja gar nicht mehr viel übrig. Wie fangen Sie denn an? Wie steigen Sie denn ein? Also vielleicht kann man sagen, dass wir als Institut schon seit langem die Position vertreten, dass Entrepreneurship ausbildbar ist und dass die Fähigkeiten, die dabei erworben werden sollen, nicht unbedingt übereinstimmen mit Managementfähigkeiten. Also diese Auffassung teilen wir schon lange, dass wir also einen Unterschied machen zwischen Management und Entrepreneurship. Wir haben nur jetzt auch seit längerem gesucht nach einem wirklich guten Konzept und finden unsere Grundidee also hervorragend entwickelt und weiterentwickelt und vertieft in Ihrem Konzept. Und deshalb haben wir den Kontakt gesucht hier nach Berlin zu Ihrem Institut, zu Ihrer Werkstatt sozusagen und versuchen in eine Kooperation zu treten, um das auch durchzuführen. Ja, nur ist es ja nicht einfach, den normalen Menschen zu sagen, Entrepreneurship, das Wort will schon keiner. Wir haben aber im Deutschen kein Wort, wir sind ein bisschen Entwicklungsland. Also das Neue sich ausdenken und die Welt bringen und Management sei was anderes. Die meisten glauben ja, das sei eigentlich der Punkt. So, ja, Ideen, das Neue, das ist schön und gut, wenn man das hat. Aber eigentlich ist dann die Umsetzung das Wichtige, das Management. Warum glauben Sie aus Ihrer Erfahrung, dass das Management nicht das Ausschlaggebende ist? Also unsere Erfahrung ist in der Tat die, dass zu viel sich gleich zu konzentrieren auf die Umsetzungsfrage, die Menschen, die sich vornehmen, ein Unternehmen zu gründen, davon abhält, sich mit ihrer eigenen Idee ausführlich und vertieft zu beschäftigen. Wir folgen deshalb gerne Ihrem Konzept, indem Sie sagen, dass das Priorität haben muss, zumindest zum Beginn der Ausbildung zum Entrepreneur. Und wir versuchen das auch zu praktizieren. Wir haben verschiedene Zielgruppen identifiziert in unserer Hochschule. Wir sind nun eine Hochschule und keine Universität. Das heißt, wir haben als Zielgruppe identifiziert junge Leute, die aus einem eher, sagen wir, bildungsferneren Schichten kommen, die von zu Hause aus nicht unbedingt dazu motiviert werden, Entrepreneur zu werden, sondern eigentlich mit der klassischen Schiene im Kopf zu uns kommen. Sie werden irgendwann eine Anstellung finden und sich dort mehr oder weniger bewähren. Das ist aber nicht das Einzige, was Ihnen teilweise verloren geht. Wir stellen auch fest, und das haben wir auch versucht in Statistiken nachzuweisen, dass es junge Leute sind, die sich möglicherweise zu wenig mit ihren Wünschen und ihren Träumen beschäftigen, weil sie auch wiederum von zu Hause und durch ihre gesamte Sozialisation sehr schnell in so eine pragmatische Schiene gedrängt werden. Und das halten wir für einen Manko und das greifen wir jetzt auf. Das ist das, was ich so manchmal bei Bankern höre, ja, so ihre Flausen, die müssen sie aufgeben. Das, was so eigentlich das Farbige an die Ideen ist, wird dann zu Flausen. Und dann, wenn man in die BWL einsteigt und Rechnungswesen, dann ist schon gar kein Platz mehr. Genau. Und manchmal sind die Flausen das Wertvolle, weil sie was mit der Persönlichkeit zu tun haben. Es gibt einen Satz von Schopenhauer, der Spleen ist eigentlich das Beste an den Menschen. Genau. Ist das ein bisschen, Sie gehen von der Persönlichkeit aus. Absolut. Wir versuchen ein persönlichkeitsbildendes Konzept zu entwickeln, das die gesamte Persönlichkeit fördert, mehr im Sinne von, sagen wir mal, Lebensunternehmertum, also wir gehen das sehr breit an, die Thematik. Dabei kann herauskommen, dass die Leute gründen, dass sie praktisch gründen. Wir ermutigen sie auch dazu, aber wir versuchen also mit ihnen auch andere Wege noch zu entwickeln, denn die Fähigkeit zu gestalten, der Wille zu gestalten und dabei kreativ zu sein, ist etwas, eine Fähigkeit, die man überall braucht, auch im Unternehmen, auch im normalen Lebensalltag, sag ich mal so, nicht nur im Beruf. Und das ist etwas, wozu wir versuchen, die jungen Leute zu ermutigen. Wir bilden übrigens hauptsächlich Ingenieure aus, verschiedenster Fachrichtungen, auch Architekten und Architektinnen und Kaufleute im Betriebswirte im engeren Sinne. Ja. Also wir haben weniger Volkswirtschaft an unserer Hochschule. Und das heißt, wir haben eine ausgewählte Zielgruppe. Ja. Und wenn Sie so an die Situation in der Hochschule denken, die kommen aus der Schule, das ist ja nun nicht gerade der Ort, wo auf die eigene Persönlichkeitsentwicklung so Wert gelegt wird, sondern man hat Fächer, man muss diese Fächer abarbeiten, man braucht möglichst gute Noten, um vieles überhaupt studieren zu können. Das ist ja eigentlich eine schlechte Voraussetzung. Es kommt darauf an, aus welchen Schulen sie kommen. Also teilweise erleben wir auch, dass junge Leute zu uns kommen und sagen, also durch diese starke Fächerorientierung, auch gerade noch gefördert durch das Bachelor-Master-Studium, werden wir eigentlich dazu gezwungen, sozusagen Fähigkeiten brachliegen zu lassen, die in der Schule bereits entwickelt wurden. Also beispielsweise Teamfähigkeit oder andere Dinge, weil diese neuen Strukturen uns eigentlich davon abhalten. Sollen uns dazu bringen, dass wir noch stringenter oder studieren und noch weniger links und rechts schauen. Und das vermissen wir im Studium. Und unser Institut, das sich also versteht als eine Einrichtung, die übergreifende Qualifikationen, übergreifende Kompetenzen entwickeln will, auch unter dem Bildungsbegriff und nicht so sehr unter dem Verwertbarkeitsbegriff, versucht ihnen ein Terrain zu bieten, in dem sie sozusagen diese Fähigkeiten entfalten können, die im normalen Fachstudium nicht unbedingt gefördert werden. Ihr Institut heißt zukunftsorientierte Kompetenzentwicklung. Ja. Ist Entrepreneurship ist das so eigentlich eine zentrale Kompetenz für die Zukunft, die ja im Schulsystem gar nicht vorkommt? Und bei uns kommt ja nicht mal das Wort vor. Also, dass es eine zukunftsorientierte Fähigkeit ist, das denken wir auf jeden Fall. Sonst würden wir uns gar nicht damit beschäftigen. Wir brauchen Menschen, die gestalten wollen, die Initiative zeigen, die kreativ sind. Und das kann nur gut sein. Wir sind allerdings auch der Meinung, dass nicht jede Schule, sagen wir, das total vernachlässigt. Wir haben ja immer wieder auch Projekte in Schulen, die schon in diese Richtung gehen. Aber wir meinen, dass auch Hochschulen dieses Thema aufgreifen müssen, weil dort geht es noch um ein anderes Niveau, um eine andere Ebene der Auseinandersetzung mit der Thematik und um eine Überführung der Thematik in Beruflichkeit, wenn man so will. Aber wir haben dabei eben auch ein Berufsverständnis im Kopf, das nicht einfach nur sich als Beschäftigung versteht, sondern jetzt komme ich wieder auf Lebensunternehmertum zurück und diesen Gedanken, den Sie ja auch so schön ausbreiten in Ihrer Literatur, dass es darum geht, wirklich seinen Weg zu finden und diesen Weg dann auch zu gehen und dabei mit diesem Weg sich vollständig zu identifizieren. Ja, vielleicht an Sie beide. Und was heißt das praktisch? Das ist ja ein schöner Anspruch. Und wenn man dann da vor den Ingenieuren sitzt, für die das ja vielleicht zunächst fremd ist. Wie erleben Sie denn das in Ihrer Praxis? Also sagen wir mal so, die Angebote des IZKs im Bereich der Schlüsselbildung erfahren eine sehr gute Resonanz. Also der Bedarf wird auf jeden Fall von den Studierenden selber erkannt und auch mitgebracht und hineingetragen in die Institution. Und also es ist schon so, dass anscheinend die Studierenden selber, dass ein Bewusstseinsprozess stattfindet, dass diese Schlüsselbildung ein Kernelement darstellt, dass ein Bedarf da ist auf jeden Fall. Und insofern denken wir, dass das Modul unternehmerisches Denken und Handeln eben genauso auch verankert werden könnte in das Gesamtkonzept. Das ist ein schöne Überschrift, unternehmerisches Denken und Handeln. Meine Befürchtung wäre oder meine Erwartung wäre, dass die meisten glauben, jetzt bekommen sie BWL beigebracht. Das ist genau das Feedback, was wir auch bekommen. Also wir gehen natürlich auch in Vorlesungen von unserer Gründerinitiative. Also ich bin zu einer ergänzenden Initiative zum IZK, vertrete ich an der Hochschule Bochum, besuchen regelmäßig Vorlesungen, Seminare, stellen uns davor, geben auch zu bedenken, ja, unternehmerisches Denken und Handeln. Das heißt ja nicht zwangsläufig, ein eigenes Unternehmen zu gründen, sondern, um mal den Gegenbegriff zu nennen, Intrapreneurship, im Unternehmen, in der Firma, dann später unternehmerisch zu denken und zu handeln. Und trotzdem, wir haben dann viele Resonanz, die dann auf uns zukommen oder die unmittelbar in der Vorlesung fragen, was heißt das denn, was bieten Sie denn an, sind das denn diese BWL-Kurse? Also es passiert genau das, was Sie jetzt vermutet haben, dieser Gedanke zum einen an die Idee und zum zweiten an die Fähigkeiten des Unternehmers, die sind nicht so präsent in den Köpfen. Ja, nun ist ja das deutsche Wort Idee an der Stelle auch wirklich ein Problem. Das ist meine Erfahrung auch. Mit Idee denkt man, das ist so ein Einfall, das ist so was Flüchtiges, auch hat so ein bisschen in Richtung Idealismus zu tun. Also das ist ja alles nicht brauchbar für das Geschäftsleben. Wie schaffen Sie denn den Schritt von der Erwartung, jetzt bekomme ich BWL beigebracht, das ist ja was Handfestes, Buchhaltung, Rechnungswesen, Marketing, Finanzierung, klingt ja sehr handfest, und jetzt kommen Sie und sagen, nein, erstmal geht es um unternehmerisches Denken und Handeln. Das ist natürlich in gewisser Weise einfacher, wenn schon eine Grundidee da ist oder die Zielgruppe meint, man hätte schon eine Idee, die sich eignet dafür, ein Unternehmen zu gründen. Dann kann man natürlich durch kritisches Hinterfragen das so ein bisschen leiten und kann auch dann sagen, ja, guck mal, hier auf einer ganz einfachen Ebene, gesunder Menschenverstand, gibt es denn dafür überhaupt einen Nutzen? Ja. Die einfachste Ebene runtergebrochen, wer braucht das denn? Und um die Frage zu beantworten, braucht man noch keine BWL-Kenntnisse. Ja, also es klingt ja auch durch, nicht jeder muss gründen, aber er sollte auch als Angestellter eigentlich unternehmerisch denken. Das ist ja der Traum jedes Beschäftigers, jedes Unternehmers, jedes Personalchefs, dass er Leute hat, die mitdenken. Ja. Im Grunde genommen können Sie sagen, das ist eine Qualifikation für alle. Wird das auch so ausgedrückt, dass Sie sagen, wir richten uns nicht nur an Gründer, sondern eigentlich brauchen alle dieses Denken, egal ob sie Gründer wären oder nicht? Also wenn wir im Institut von Persönlichkeitsbildung reden, dann meinen wir natürlich auch eine Persönlichkeit, die man in gewisser Hinsicht auch beschreiben sollte. Denn unter Persönlichkeit kann man ja vieles verstehen. Viele Leute nehmen diesen Begriff und benutzen ihn aber in einer ganz anderer Weise. Wir meinen da, darunter zu verstehen, Menschen, die ja so selbsttätig denken, die ihren Weg gehen, die kreativ sind, die, sagen wir, selbstbestimmt auch versuchen, ein Leben zu führen, die gestalten zu wollen, das ist, die auch kritisch sind, die sich auch sozusagen, ja, und das sprengt auch teilweise den Rahmen, den institutionellen Rahmen eines Unternehmens. Das ist hier auch teilweise ein Problem, sagen wir, der jungen Leute, dass sie sagen, und es gibt auch einige, die zurückkommen aus ihrer Ausbildung beispielsweise, viele der Studierenden durchlaufen vorher eine Ausbildung oder teilweise auch während des Studiums, und sie kommen in die Hochschule und sagen, ja, also das ist nichts für mich, das merke ich wohl, weil ich werde zu sehr in meiner Entfaltung eingeschränkt. Ja. Ja, und ich brauche eigentlich ein anderes Umfeld. Und das ist im Grunde genommen eine der Zielgruppen, wo wir sagen, die kann man sehr konkret ansprechen darauf, indem man ihnen neue Felder eröffnet. Und das könnte eben sein, auch unter anderem die Selbstständigkeit. Ja. Also wir haben einen eigenen Fall in unserem Teekampagne-Unternehmen. Ein Student, der fand das alles ganz toll und eigentlich ganz interessant, aber der Glaube war doch, so ein Großunternehmen, das ist das Richtige. Und dann ging er zu Schering, glaube ich, war es, und war da 2 Jahre, und er sagt, es war wie bei in den Romanen von Kafka. Er wusste gar nicht, wofür er richtig da ist und ob das, was er da an Berichten ablieferte, überhaupt gelesen wurde. Und der ihn eingestellte, war gar nicht mehr da. Kurz und gut, nach 2 Jahren kam er wieder und sagte, jetzt glaube ich dran. Also doch wirklich was Eigenes gründen. Heute ist er Professor für Entrepreneurship. Ja. Okay, also, aber wie macht man das? Persönlichkeitsbildung, jeder ist anders. Richtig. Wie machen Sie vor einer Klasse von 20, 30 Leuten Persönlichkeitsbildung? Also wir arbeiten in mehrtägigen Seminaren, in denen wir uns 3 Tage lang mit einer relativ kleinen Gruppe beschäftigen. Also wir nehmen bis maximal 20 Leute in ein Seminar auf, lieber noch weniger, also eher 15. Das ist uns, wenn es geht, Gruppe, und wir versuchen uns in dieser Zeit dann wirklich mit jedem Einzelnen auch ein Stück weit zu beschäftigen. Wir haben zum Beispiel ein Seminar, das haben wir bisher Selbstmanagement genannt. Da geht es genau unter anderem um diese Frage, was sind eigentlich meine Träume, was will ich vom Leben, weshalb studiere ich zum Beispiel dieses Fachgebiet, ist das wirklich etwas, wozu ich mich bewusst entschieden habe, oder bin ich eher gedrängt worden, hätte ich nicht vielleicht noch ganz andere Wünsche. Also wir bieten auch in diesen Seminaren den jungen Leuten ein Terrain, wo sie über solche Sachen nachdenken können und ein Feedback bekommen auch von anderen. Ja, ist das denn immer so wirklich akzeptiert von den Studenten, wenn ich es mal so etwas überzeichne? Es gab einen Guru, da war immer der Anfangskurs, Who am I, wer bin ich? Ja. Und dann sollte man das herausfinden. Und das klingt ja so ein bisschen, jedenfalls nicht so nach Wissenschaft. Wie gehen Sie da vor, wenn jemand sagt, was soll denn der Quatsch, ich bin Ingenieur, ich will jetzt mal was Handfestes und nicht, wer bin ich, weiß ich gar nicht, wer ich bin, ist auch egal, ich will einen guten Job machen als Ingenieur. Also man muss generell nochmal darauf zurückkommen, dass wir eine besondere Zielgruppe haben, die noch teilweise in einem sehr frühen Stadium der Sensibilisierung überhaupt für das Thema steht. Also Frau Küpper schon zu Beginn sagte, unsere Studierenden kommen oftmals aus, ja, wie soll ich sagen, ja, aus eher Schichten, die dem Thema gegenüber eigentlich überhaupt keinerlei Vorkenntnisse oder Vorbildung haben. Auch nicht negative, also manches eigentlich, ist ja genau, dann, also es ist eigentlich weder ablehnend noch, also ja. Es ist eine gewisse Gleichgültigkeit, weil sie sich mit dem Thema Entrepreneurship vorher ja. gar nicht beschäftigt haben. Und ich denke, das macht es halt auch bei uns so wichtig oder so sinnvoll, dort anzusetzen, wo es erstmal darum geht, Auseinandersetzung mit der eigenen Person, auch Reflexion, inwiefern das überhaupt ein interessantes ja. Thema werden könnte. Also darum eigentlich eher so in diesem Bereich Kultur von Entrepreneurship, das halt so ein bisschen auch mehr zu verankern an der Hochschule. Ja. Ihre Institution heißt Enter. Also richtig. Enter heißt ja im Englischen, wenn ich es richtig erinnere, habe Auftritt. Also bei Shakespeare heißt es immer Enter. Ich dachte, das muss falsch sein, muss ja heißen. Enters oder sowas, aber Auftritt. Also der Auftritt ins eigene Leben oder was ist das? Ins eigene gemeint? Leben oder ins Unternehmerleben in Anführungsstrichen, weil wir haben auch zusätzlich diesen Hands-on-Ansatz, sich selber finden, Selbstmanagement in der Praxis auszuprobieren. Wir bieten Studierenden die Möglichkeit, studentische Übungsfirmen zu gründen auch wieder in Anführungsstrichen, bitte zu verstehen. Es wird also keine Kapitalgesellschaft zum Beispiel gegründet, sondern es ist quasi eine Einheit innerhalb der Hochschule, aber wir haben die Möglichkeit, da einen Inkubator zu schaffen, ein Büro zur Verfügung zu stellen etc. Dabei soll die Geschäftsidee entwickelt werden. Also Grundlage ist natürlich irgendwo eine grobe Idee, aber viele finden sich wirklich auch dabei selbst. Also wir haben auch ein Team, an das ich jetzt konkret denke, die jetzt schon sehr stark ihre Position auch im Team verändert haben und auch schon gemerkt haben durch Workshops, die wir durchgeführt haben, ja, ich bin eher für X geeignet und der andere eher für Y. Warum Übungsfirma? Warum nicht gleich was Echtes machen? Dieses Konzept Fun Entrepreneur, 5 Euro in die Hand nehmen und gucken, dass sie das am Abend verdoppelt haben? Würde ich sehr gerne machen. Da muss ich jetzt eine typisch deutsche Antwort geben. Das sind einfach die Rahmenbedingungen, die wir haben. Okay. Das Ganze ist nämlich gefördert über das Bundeswirtschaftsministerium, Exist3-Projekt. Und das ist ein Projektantrag, an dem ich auch nicht mitgewirkt habe. Ich bin erst dazu gekommen, als der Projektantrag umgesetzt wurde. Da hat man auf Übungsfirma gesetzt. Genau, und da sollte man dann die Meilensteine natürlich erreichen. Ja. Wie geht es denn dann weiter, wenn man so ein Stück weit an der Persönlichkeit anknüpft und es ist so eine Anfangsidee da, dann kommt ja ein Punkt, wird daraus jetzt ein tragfähiges Konzept und manchmal wird kein tragfähiges Konzept raus. Ich habe auch selber an Ideen gearbeitet, da wurde nichts draus. Wie kann man sich das dann vorstellen? Was ist der nächste Schritt? Ja, der klassische Schritt, der im Mainstream so vertreten wird, wäre eben jetzt die Betriebswirtschaft. Ja. Man arbeitet einen Businessplan aus. So sind wir teilweise auch vorgegangen. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass das im Grunde nicht wirklich zum Ziel führt. Wir versuchen deshalb jetzt unser Konzept umzustellen auf ein noch stärker persönlichkeitsbildendes Konzept, was dann sozusagen, wenn so einige Grundfragen geklärt sind, was will ich überhaupt und wo stehe ich, in welchem Umfeld bewege ich mich und was macht mir Spaß, womit möchte ich gern oder worauf möchte ich mein Leben gern konzentrieren, dann in eine Phase zu gehen, dass man diese Idee weiter ausfeilt. Und da suchen wir eben sozusagen auch hier bei Ihnen Unterstützung und weitere Ideen und Erfahrungen, die wir sozusagen nutzen können, um dieses Konzept eben weiter auszufeilen. Das halten wir für extrem wichtig, gerade auch aus eigenen Erfahrungen heraus, weil eine zu schnelle Überführung in betriebswirtschaftliche Themen nicht unbedingt zielführend ist. Und zwar weder auf der Schiene, um es nochmal zu ergänzen, dass die Persönlichkeit sich weiter dabei entfaltet, sondern eher, man verlässt dann im Grunde genommen dieses Feld zugunsten einer wieder sehr pragmatischen Sicht und häufig eben auch zu schnell, weil ich hatte ja zu Beginn gesagt, die Leute kommen sowieso aus einem Umfeld, wo man sehr schnell zur Pragmatik übergeht und gerade diese Reflexion eigentlich fehlt. Ja. Und daraus ziehen wir eben den Schluss, dass wir noch das Studium, im Grunde genommen, das findet ja alles im Rahmen vom Studium statt, das Studium muss eine Zeit sein, wo wirklich Selbstfindung auch betrieben werden kann. Ja. Und zwar in einer Weise, dass man am Ende zu einem Konzept kommt, zu dem man selber stehen kann. Wir haben ja ein bisschen schon darüber diskutiert vorher. Also ich habe eine Anfangsidee und jetzt muss aus der Anfangsidee was entwickelt werden. Ich nenne das so Idee öffnen. Genau. Nicht die Anfangsidee als Schlussstein anzunehmen und umzusetzen, sondern erstmal aufzumachen. Mhm. Wenn ich ein Restaurant gründen will, warum will ich das eigentlich? Genau. Will ich gerne mit Menschen zusammen sein? Ja. Will ich gerne kochen? Will ich gerne in einem anderen Land sein? Und dieses Restaurant ist vielleicht die Brücke dorthin oder so. Also dieses Idee öffnen. Nun kann ich mir gut vorstellen, dass Leute, die aus einem Bildungshintergrund kommen, wo man nicht so sich mit Theorie oder vertiefend mit einer Sache beschäftigt hat, dass die sagen, was soll denn der Quatsch, jetzt will ich loslegen. Und dieses Idee öffnen verlangt ja erstmal auch eine Unsicherheit. Ich weiß gar nicht, ob ich zu einem Ende komme. Also wir haben beide Gruppen. Es gibt durchaus Studierende, die dann auch mit, relativ schnell sagen, also das ist doch nicht mein Ding. Und das hängt mit Sicherheit auch mit der Methodik zusammen, weil sie da über unsere Moderation nicht genügend den Anschluss finden. Die gibt es und da müssen wir sicherlich auch noch weiter dran arbeiten. Aber es gibt erstaunlich viele und erfreut uns sehr, die uns folgen. Und das ist doch auch ein Hinweis darauf, dass die jungen Leute verstehen in diesem Prozess, was für ein Wert sich dabei entfaltet und was ihnen das Ganze gibt. Ja. Und wir sind also teilweise sogar wirklich überrascht, wenn dann Leute definitiv auch formulieren und sagen, es ist das erste Mal in meinem Studium, dass ich mal Zeit hatte, über irgendetwas nachzudenken. Ja. Das ist schon traurig, wenn man sich das eigentlich genau über mich als Person auch direkt. Ja. Oder ich habe meine Meinung geändert über mich selber im Rahmen eines Seminars. Ja, wer wenig und wenn ja, wie viele? Es ist ja ein Bestseller-Titel. Da ist schon was dran, dass man eigentlich sehr viele Möglichkeiten sieht. Sagen Sie, dieses Idee öffnen ist eine Verunsicherung. Es ist erstmal was Ungewöhnliches, vor allem für solche Fächer, die so mehr geradlinig sind, Naturwissenschaften. Mhm. Ingenieurwissenschaften. Meine Erfahrung ist, dass man da genau an dieser Stelle sehr viel von der Kunst entnehmen kann. Also Kunstbetrachtung, Sichtachsen auf ein Bild legen, auf ein Kunstwerk legen. Was könnte damit gemeint sein? Was sehe ich darin? Und von diesen Sichtachsen ausgehen, da muss man erstmal einen Schritt einbringen, solche Sichtachsen zu finden. Also wir versuchen das auch über Kunst, aber in Waldre, da können wir vielleicht nochmal gleich drüber sprechen, aber wir versuchen das auch über die Zusammensetzung der Gruppe. Also wir haben als Institut halt die Möglichkeit, alle Gruppen in der Hochschule anzusprechen und die Kurse oder die Seminare setzen sich eben auch aus dieser Vielfalt zusammen. Ja. Da sitzt dann eben die Kauffrau neben dem Mechatroniker, neben der Bauingenieurin und neben dem Elektrotechniker oder Informatiker oder auch vielleicht Architekt oder Architektin und sie kommen zusammen und reflektieren gemeinsam, probieren gemeinsam aus und da kommen halt sehr verschiedene da Sichtweisen. Da stehen automatisch eigentlich verschiedene Sichtweisen aus den Disziplinen. Ja. Dann haben wir eine hohe Multikulturalität in der Hochschule, sodass sozusagen zusätzlich auch noch ethnische und Unterschiede hineinkommen. Und man muss sagen, die Genderfrage wird auch immer wieder sichtbar, weil wir haben Gruppen in der Hochschule, bei denen quasi kaum Frauen vertreten sind. Das sind zum Beispiel die Elektrotechnik. Und die Elektrotechnik-Studierenden lernen in unseren Seminaren im Grunde genommen das erste Mal auf so einer Ebene mit Frauen zusammenzuarbeiten. Das ist schon auch immer wieder ein Erlebnis, wenn sie dann merken, also in der Teamarbeit, wir haben jetzt eine Teamleiterin, die macht ihre Sache wunderbar, und wir fühlen uns wohl in dieser Gruppe und das ist schon auch eine Erfahrung, die unglaublich wichtig ist, auch für spätere Berufsleben, die nicht unbedingt an Entrepreneurship gekoppelt ist, aber doch eine Erfahrung, der was Vielfalt bedeuten kann. Professor Yunus sagt, Frauen sind die besseren Entrepreneure. Ist das Ihre Erfahrung auch? Wir kommen an die Frauen noch schlechter heran bis jetzt. Woran liegt das? Wir vermuten, dass sie... Wir haben noch keine Statistiken darüber, wir sind erst dabei, solche Dinge zu erfassen. Also wir vermuten, dass Frauen vielleicht noch weniger von zu Hause aus darin gefördert werden. Interessanterweise ist aber eine Gruppe darunter, nämlich Frauen mit Migrationshintergrund, die offensichtlich einen etwas offeneren Zugang zu dieser Thematik haben. Das ist interessant. Und da können sozusagen auch die Frauen untereinander voneinander lernen. Ja? Dass es hier wohl verschiedene Lebenserfahrungen gibt, die zusammenkommen. Und die sich gegenseitig durchaus befruchten. Also das gibt mir ein Stichwort Migranten. In der PISA-Studie kommt da heraus, die Migrantenkinder sind die schlechtesten von allen. Aha. Das leuchtet also so in den normalen Bildungsgütern und den Noten. Mhm. Schon wegen der Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache oft. Ja. Und diesen deutschen Stilen, die an solchen Schulen in der Regel ja sind. Aber beim Entrepreneurship habe ich das Gefühl, sind die keineswegs die schlechtesten, oft besser als die deutschen Mittelschichtkinder. Ihre Eltern mögen Analphabeten sein oder schlecht Deutsch sprechen, aber oft sind sie in Geschäftssachen irgendwo talentiert oder liegt ihnen mehr. Nicht umsonst hier in Berlin hat eine große türkische Community, die sehr stark im Geschäftsleben ist und in vielen Bereichen hoch erfolgreich. Eine Fluglinie und nicht nur diese Dönerbuden, sondern doch eine ganze Menge an anderen Geschäften und das überträgt sich auch ein Stück offenbar auf die Kinder. Also ist die PISA-Studie, geht die doch, obwohl sie als so modern gilt, an einer Kernzukunftsqualifikation eigentlich vorbei? Würden Sie das auch so sehen? Das würde ich auch so sehen. Ja, und da gibt es sicherlich eine Menge zu korrigieren. Ich nehme an, dass Herr Hobelmann aber auch schon darüber nachgedacht hat, oder ich hoffe es zumindest, einer der Autoren dieser Shell-Studie, der sich auch schon seit mehreren Studiengenerationen damit beschäftigt. Ich hoffe, dass man in Zukunft etwas differenzierter daran geht, ja. Weil das ist zumindest auch unsere Erfahrung, dass es nötig wäre. Ja. So Stichwort Funktionieren in Schule und Noten. Also normalerweise ist ja, glaubt man, dass jemand, der gute Noten hat, ist dann auch besser. Gilt das für Entrepreneurship auch? Würde ich verneinen, weil zum einen, ja, Sie können es nicht mit Mathematik zum Beispiel vergleichen. Es gibt nicht unbedingt ein richtig und ein falsch. Natürlich, wenn man dann in der BWL ist, eine Unternehmensbewertung ausrechnet, da gibt es irgendwie ein Ergebnis. Aber gerade am Anfang die Idee, da braucht man die Flexibilität, die Kreativität. Da soll jeder seinen eigenen Weg finden. Insofern kann man schlecht in ein starres System pressen mit Noten, ja, die eben vorgegeben sind. Also würde ich an der Stelle verneinen. Ja. Es gibt so ein schwieriges Wort, Ambiguitätstoleranz, also Aushalten von Situationen, von offenen Situationen. Ich sage, ich muss nicht eine Entscheidung treffen, sondern erstmal aushalten und eine Weile gucken und Zeit gewinnen und ein bisschen mehr so die Fühler ausstrecken, wo können wir es denn lang gehen. Das fällt immer Leuten, ist meine Erfahrung aus der Oberschicht, leichter. Die sind eher mal gewohnt, in eine Situation zu kommen, völlig unvorbereitet und trotzdem sich irgendwie zu bewegen, während Leute mehr so aus den unteren Schichten da Schwierigkeiten haben und auch leichter ein Versagen vorwegnehmen. Jetzt kann ich nicht, jetzt bin ich nicht vorbereitet. Ja. Das würde ja dafür sprechen, dass es mit Schicht korreliert, dass die je nach Schicht eher einen Erfolg im Entrepreneurship vorweisen. Das wäre ja ein Nachteil für Ihre Hochschule, wenn Sie sich gerade um die anderen Schichten bemühen. Ja, also ich sag mal, jetzt bezogen auf die Gruppe, von der wir eben sprachen, wäre das aber wieder ein Vorteil, weil gerade Jugendliche, die aus Migrantenfamilien kommen, ja nun diese Mehrperspektivität durch ihre eigene Geschichte schon kennengelernt haben. Und hier würde ich also wirklich einen Vorteil sehen, auch aus der Erfahrung heraus, die wir mit den Jugendlichen machen. Wobei ich allerdings aber auch das wieder gleich ein bisschen einschränken möchte, weil die Lebenserfahrung darin ja noch nicht automatisch bedeutet, dass man eine interkulturelle Kompetenz entwickelt im Sinne von Fähigkeit, auch über sich selbst mal kritisch und mit Distanz nachzudenken, was ja auch dazu gehören würde. Also da gibt es, ich will das auch nicht pauschalisieren mit anderen Worten, aber es scheint so, dass zumindest diese Lebenserfahrungen, die damit verbunden sind, zumindest gewisse Tendenzen begünstigen, mit Abstrichen. Und da denke ich, werden wir auch weiterhin daran arbeiten. Wir wollen uns diese Zielgruppe auch besonders vornehmen, ja, weil in unserer Hochschule ein sehr hoher Prozentsatz an Studierenden aus dieser Zielgruppe kommt. Und wir haben uns auch darüber hinaus gesehen, die Frauen nochmal ganz speziell ins Visier genommen, weil wir denken, dass wir machen zum Beispiel auch die Erfahrung, dass gerade im Bereich BWL wir häufig Abschlüsse haben von Studierenden aus diesem Hintergrund, die gar nicht schlecht sind oder sogar hervorragend sind, die aber trotzdem keine Anstellung finden. Das hat mit Vorurteilen in der Gesellschaft zu tun, die sehr traurig sind im Grunde und sehr enttäuschend. Das findet offensichtlich immer noch eine ziemliche Diskriminierung statt, wenn es darum geht, Leute zu beschäftigen, die aus anderen Herkunftsländern oder anderen Herkunftskulturen kommen. Und jetzt kann man sagen, okay, wir versuchen auf mehreren Feldern da zu arbeiten, aber ein Feld ist eben dann auch, dass man diesen Menschen andere Perspektiven versucht nahezubringen. Aber das gibt mir nochmal ein Stichwort. In der ganzen Entrepreneurship-Geschichte kommt ja immer heraus, diejenigen, die benachteiligt waren, wichen dann aus in Richtung Entrepreneurship. Die Juden im Mittelalter in das Bankgewerbe, die Inder in Ostafrika. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Studien, die belegen, dass die Außenseiter halb gezwungen, halb gezogen sich sozusagen in solchen Bereichen ganz gut tun. Ich kann immer die kühne These aufstellen, wenn Sie sagen, Frauen sind immer noch benachteiligt, während das eigentlich eine gute Voraussetzung, sich unternehmerisch zu orientieren, weil man da von diesen Männerköpfen nicht so abhängig ist, als wenn ich mich in dem Konzern bewerbe. Zumindest wäre das ein Motiv, also mit dem man das als Alternative natürlich auch attraktiv machen kann. Also es wäre auf jeden Fall die Möglichkeit, die Zielgruppe dafür auch besser zu greifen für das Thema natürlich, ja, weil sie darin eine zusätzliche Chance sehen. Ja. Wird ja hier in Deutschland diskutiert, können alle Unternehmer werden oder nicht, und die meisten sagen, können nicht. Nochmal Stichwort Yunus in Bangladesch, wenn islamische Frauen mit einem Bildungshintergrund von null von ihren Männern in einer Art behandelt, die wir uns hier gar nicht vorstellen können, und unter ökonomischen Bedingungen, die auch entsetzlich sind, wenn es jemandem gelingt, wie seiner Organisation, daraus etwas zu machen, dann fehlt uns doch jedes Argument hier in Deutschland zu sagen, es gibt irgendjemand, es ist eine Kassiererin bei Aldi oder den Letzten, der die Straße kehrt, der das nicht könnte. Also ich war selber da, ich bin viel in Entwicklungsländern umgekommen, Bangladesch ist ja nochmal ein besonders hartes Pflaster und dieser islamische oder islamistische Hintergrund, der da herrscht. Und Frauen durften ja nicht mal mit Männern sprechen. Yunus musste am Anfang so eine Art Betttuch in der Hütte aufhängen lassen, damit er überhaupt mit der Frau sprechen konnte. Und umgekehrt, und mit Männern, mit denen man nicht verheiratet ist, soll man weder sprechen, geschweige denn Geschäfte machen. Das gilt schon als beinahe, das ist ein Hintergrund, den wir uns hier nicht vorstellen können. Wenn es dort gelingt, müsste es doch hier eigentlich auch gelingen. Gibt es irgendeinen Grund, warum hier nicht viel mehr Menschen, vor allem Frauen, Unternehmerinnen werden können? Den einzigen Grund, den ich sehen würde, wäre, dass sie es nicht wollen. Und deshalb, das wäre ein Grund, den man, denke ich, am ehesten akzeptieren kann, auch in der Ausbildung. Dass man sagt, wenn man es mit jungen Menschen zu tun hat, die man in ihren Wünschen und ihren Träumen auffängt, dann kann ja darunter auch durchaus die Vorstellung sein, dass Unternehmertum eben nicht in Frage kommt, selbst wenn ich mich damit beschäftige. Aber das ist dann ein Vorurteil, da müssten Sie einen Anstoß machen und sagen gerade. Das heißt, Sie sollten also sich erstmal damit beschäftigen und Mythos, versuchen, das herauszufinden. Den wir aufbrechen wollen, der Mythos Unternehmer und all die Kompetenzen, die ein Unternehmer in sich bündeln muss. Das ist natürlich eine Hemmschwelle, die auch ganz besonders für Frauen, denke ich mal, immer noch nach wie vor im Hinterkopf mitschwirrt. Und das gilt auch, wenn ich das ergänzen darf, für die Aktivierung dieser Zielgruppe an der Hochschule. Also wir merken auch, dass unsere Form der Ansprache, unsere Marketingmaßnahmen doch noch sehr stark auch dem klassischen Bild männlicher Gründer, Entrepreneur anhängen. Ja. Das werden wir sicherlich ändern in absehbarer Zeit. Und ich weiß auch von einer Berliner Hochschule, die da sehr erfolgreich ist, die eben zielgerichtete Ansprache und Werbung dann für weibliche Studierende auch macht, für Gründerinnen. Und die fühlen sich da auch angesprochen. Man muss also gar nicht Lehrinhalte ändern, jetzt speziell für die weibliche Gruppe, sondern die Form der Ansprache eben. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Mir scheint sehr wichtig zu sein, diese sogenannte Sinnfrage. Also weshalb soll ich das überhaupt machen oder weshalb möchte ich das tun? Ja. Sehe ich für mich einen Lebenssinn darin? Ich glaube, das ist die zentrale Frage, die es zu beantworten gilt. Und wenn dieser Wunsch dann geweckt werden kann und die Erkenntnis dabei herauskommt, es macht für mich Sinn, dieses zu tun oder diese oder jene Dienstleistung oder auch auf den Markt zu bringen oder dieses oder jenes Produkt anzubieten, weil ich mich damit identifiziere, durchaus auch unter ethischen Gesichtspunkten oder nachhaltigen Gesichtspunkten. Das halten wir zum Beispiel für Komponenten, die essentiell sind. Also es entstehen viel zu viele Gründungen, die sich diese Frage überhaupt nicht stellen. Was macht mein Produkt überhaupt für einen Sinn? Macht es nur Sinn für mich, weil ich da viel Geld verdiene, oder macht es auch Sinn für andere, für Dritte? Also wer hat etwas davon? Und zwar im besten Sinne und nicht nur im Sinne von... Nicht nur Geld machen, sondern go for the cause. Also setz dich für ein Anliegen ein. Ja. Vielleicht noch zum Schluss dieses Thema Frauen, wenn sie sagen, also wenn man davon ausgeht, wir kommen oder sind schon in der postindustriellen Gesellschaft. Da heißt es ja immer, das sind eher Werte, die so, also noch so konventionellen Rastern, so feminin sind, Gesundheit, Beziehungen, Pflege von Beziehungen, Fragen nach dem Sinn, Kunstbetrachtung, also es sind eigentlich nicht so männliche Themen, Stahl, Eisenbahn, Bergbau oder so, es sind eher so Themen, die zumindest nicht so geschlechtsspezifisch aussehen wie sonst. Das ist doch auch eine Chance. Ich denke, wir gucken immer viel zu sehr rückwärts mit dem Hightech. Es sieht so aus, als würde man bei Hightech nach vorne gucken, aber in Wirklichkeit gucken wir so bisschen nach hinten. Deutschland war doch mal in allen wichtigen Bereichen führend und die wissenschaftlichen Zeitschriften waren ja alle mal deutsch. Und warum können wir da nicht wieder anknüpfen, statt zu sehen, die Welt ist nun mal anders geworden. Es gibt überall heute Universitäten, die keineswegs schlechter sind wie bei uns. Und wir können nicht erwarten, dass die chinesischen Ingenieure oder Forscher schlechter sind, außer dass sie unter sehr viel Bedingungen leben, die leichter zu finanzieren sind als bei uns hier in einem Hochpreisland. Heißt das nicht, dass wir ein Stück weit uns auf andere Felder begeben müssten als nur Hightech? Das auf jeden Fall. Aber ich würde gerne ein kleines bisschen anders das betrachten. Also unser Wunsch ist zumindest nicht einfach nur dieser postmodernen Entwicklung zu folgen, sondern unser Wunsch ist eigentlich schon, sagen wir mal, auch Gemeinschaft in Zukunft wieder stärker zu fördern. Das versuchen wir zum Beispiel, indem wir auch Teams Gründungen unterstützen und diese auch als wertvoll darstellen und auch aufzeigen, dass es Sinn machen kann. Also es geht nicht einfach nur darum, irgendeinem Trend zu folgen, dem wir jetzt Genüge tun wollen, sondern ich denke, dass es gerade für den Bildungssektor auch immer darum geht, gesellschaftlich sinnvolle Ziele mit in das Spiel zu bringen, die wir sozusagen in das Konzept mit einbauen. Ja. Ist das nur ein Trend, postindustriell? Oder? Also ich würde schon sagen, dass die Vereinzelung und insbesondere die Individualisierung Vorteile haben kann, aber sehr wohl auch viele Nachteile hat. Und sie führt ja auch zu Exzessen. Also wir leben ja nun in einer Zeit, wo wir das gerade auch spüren, was für Auswirkungen es haben kann, wenn man nur noch an sein ganz persönliches Wohl denkt. Die letzten Monate, die Wirtschaftskrise und so weiter, die haben uns ja auch aufgezeigt, was für Auswüchse daraus entstehen können. Und das kann natürlich jetzt nicht in unserem Sinne mit Entrepreneurship oder sollte nicht mit Entrepreneurship verbunden sein, sondern eben durchaus, ich komme mal wieder auf Go for a Course zurück, was wir hier schon mehrfach angesprochen haben, seinen Weg finden, aber sozusagen nicht zu vergessen, in welchem Verantwortungsbereich wir uns bewegen. Und das, was Ethiker nennen, Wirtschaftsbürgertum, ja, auch mitzudenken und nicht nur diese eher selbstbezogene Sichtweise. Das finde ich einen interessanten Punkt, dieses Gemeinschaftsbeziehung wiederherzustellen. Dieses englische Wort Connectivity, ich sage immer, ein Geschäftsmodell ist, kann man gut anreichern, wenn man ein Element von Connectivity reintut. Irgendwas, wo sich Leute begegnen. Matthias Hawkes sagt, die haben irgendeine Studie über Singles gemacht. Ich dachte immer, Single sein ist gar nicht so schlecht, oder jedenfalls die verheiratet sind, sagen wir immer das. Und der Hawkes sagt, es gibt so ungefähr, von den Singles sind so ungefähr 15% oder 20% Fun-Singles und die anderen 80% sind Frust-Singles. Ja. Also das spricht für die These, man müsste ein bisschen mehr Connectivity. Ja, aber jetzt nicht im Sinne von Netzwerkbildung um des Netzwerkes willen, sondern im Sinne von, sich als Teil einer Gemeinschaft auch zu verstehen und daraus nicht nur rauszuziehen, also abzuschöpfen. Ne? Werte abschöpfen ist vielleicht zu wenig, sondern Werte schaffen ist auch wichtig. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Dieser Gesichtspunkt ist uns sehr wichtig, gerade auch wenn wir sagen, wir versuchen das in einem persönlichkeitsbildenden Konzept zu entfalten. Und Werte schaffen heißt nicht nur Kohle herausholen und verfeuern, sondern Werte schaffen kann man, ohne dass man Ressourcen verschwendet. Genau. Im Gegenteil, also dieses Connectivity oder solche Werte. Also beständige Werte, sagen wir mal so. Ja. Und wenn man dabei viel Geld verdient, wunderbar. Ja. Das steht ja nicht im Widerspruch. Ja. Also es geht ja eben darum, vermeintliche Widersprüche, die sie zu bestehen scheinen, auszuhebeln. Und wirklich zu sagen, es steht eben nicht im Widerspruch dazu, wenn man auf diese Werte wieder verweist. Dann. Und nicht warten, dass die Manager ethisch werden, wie jetzt so eine Diskussion anfängt, mehr Ethik in der, die sehen jetzt ein, wie schlecht sie gehandelt haben und werden jetzt ethisch, sondern lieber mehr Unternehmer aus Bereichen, die nicht nur an Profit denken, sondern Werte schaffen, die also doch dann postindustriell oder postmodern, jedenfalls nicht immer nur mit Ressourcenverwendung, klassischer Ressourcenverwendung eigentlich. Stichwort Ressourcen, man kann ja diese Werte auch schaffen, dieses Go for a Course, ohne jetzt große finanzielle Mittel einzusetzen. Da sind wir dann vielleicht beim Bereich Dienstleistung, Handel und eben weg von diesem Hightech-Gedanken. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, wie der Begriff Entrepreneurship denn belegt ist. Und häufig denkt man ja dann gerade an Hightech. Hightech heißt dann Ansiedlung von Unternehmen, viele Arbeitsplätze, wo dann Wirtschaftsregionen auch daran interessiert sind. Ich glaube, man muss sich wirklich wieder stärker fokussieren, auch auf den Bereich der Dienstleistung und eben diesen Bereich der Selbstverwirklichung. Also Hochschule Bochum, Entrepreneurship-Ausbildung, kann man nur wünschen, dass das viele Leute aufgreifen, dass das ganze Entrepreneurship-Thema hier in Deutschland ein bisschen Fahrt aufnimmt, dass es wegkommt von einer Existenzgründung, von einer BWL-Beratung, wie mache ich Buchhaltung und Bilanz und solchen Sachen. Wunderbar, ich glaube, Sie haben da ein bisschen eine Pionierrolle und Bochum und ich hoffe, dass es gut läuft und Sie viel, vor allem auch weibliche Entrepreneure hervorbringen, und wenn ich da ein bisschen dabei sein kann, würde ich mich sehr freuen. Wir auch. Herzlichen Dank, dass Sie nach Berlin zu uns gekommen sind. Vielen Dank.